Wer sieht aus wie eine Bitch? Vitality. Wer fasst Männern in den Schritt? Vitality. Wer kriegt Schläge in sein Face? Vitality. Wer ist überwiegend gay? Rap, ich geb kein Fick auf deine Motherfucking Click, Nigga. Ich geb kein Fick auf deine Motherfucking Crew, Nigga. Ich geb kein Fick auf deine Motherfucking Gang, Nigga. Ich geb kein Fick auf deine Motherfucking Click, Click, Click, Click, Click, Click, Click. K-O-Doppel-L, der deutsche Cameron. Ich kille wieder seine Gang mit der Hand. Ganz slap in dein Face und baller die Kugel in den Brustkorb wie ein Slender. If you don't want them things to click, clack, take a few steps back. Noch bevor du dich versiehst, hat meine AK deine Crew zerfetzt. Runde 3 und du kannst nach wie vor nicht rappen. Kid, ich stech ein Loch in dich, als wärst du ein Capri-Sonne-Faction. Oh, du wagst es gegen den besten Rapper der Liga zu battlen. Das finde ich mutig, leider ändert das nichts an der Tatsache, dass du Bitch behindert und schwul bist. Ich gebe wieder meine Penis, Doggy-Style, und der sagt nicht so hart. Ich gebe wieder meine Penis in den Mund, der sagt Ich gebe wieder meine Penis, Doggy-Style, und der sagt nicht so hart. Ich gebe wieder meine Penis in den Mund, der sagt Guck dich an, du kreuzst hier auf in einem Mini. Rock plus bauchfrei und Bikini, wie bezaubernde Genie. Ach Vito, geh nach Hause, Alter, ich fick dich, denn du versuchst in der Battle auf ergebnerweise noch zu überleben. Doch ich bin der King in der Hood und nicht einer von meinen vergangenen Gegnern hat hier wieder einen Ton gesagt. Und Penner, dir wird es genauso gehen, ich bin der Killer von Vito Vitality Ficker. Du bist eine Schande für Siegen und jeder wird sagen, dass du nur ein dummer, behinderter Vogel warst. Heute ist dein Todesdatum, du trägst rote Haare und benimmst dich wie ein Mann, aber hast leider 2x-Chromosomenpaare. Jeder kennt dich nur als Groupie, Bitch, du gibst deinem Typen einen Kiss und machst dabei Zungenspiele wie der Typ von Kiss. Ich gebe Vito meine Penis, Doggy Style, und er sagt nicht so hart. Ich gebe Vito meine Penis in den Mund, er sagt Ich komme in deiner Stadt im silbernen Benz an und du fängst fast zu weinen an wie Pillard und Snagger.